Jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Oh, da kommt ja der Chef persönlich zu Direktor Tierlieb. Hallöchen. Guten Morgen zusammen. Ach, wie süß. Das Panda-Baby. Warum bist du denn nicht bei deiner Mami, Pandalein? Ach, Benjamin, die hat einen kleinen Schnupfen, die Mami. Oh. Ist aber nichts Schlimmes. Darf ich es mal halten, Herr Tierlieb? Sicher, Otto. Bitte? Aber sei vorsichtig. Otto ist doch immer vorsichtig mit den Tierkindern. Wie süß. Ottolein, ein Foto bitte. Ja. Aber Herr Tierlieb, Sie machen ja ein Gesicht wie 7 Tage Regenwetter. Tja. Ja, genau. Warum denn? Na, ich fürchte, aus dem Fest wird nichts. Wieso nicht? Na hier, dies ist eine Anordnung unseres werten Herrn Bürgermeisters. Lassen Sie mich mal sehen, Herr Tierlieb. Bitte? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Hier steht, werter Herr Tierlieb, aufgrund unaufschiebbarer Dringlichkeiten muss ich Ihnen mitteilen, dass der Zoo geschlossen wird. Oje. Der Unterhalt ist einfach zu teuer für unsere schöne Stadt. Außerdem häufen sich die Beschwerden über den Lärm im Zoo. Besonders von dem verehrten Herrn Baron von Zwiebelschreck. Das ist doch... Sie werden verstehen, dass deshalb auch das Zoofest ausfallen muss. Oh, Röllchen! Ach, Herr Blümchen, umrüsseln Sie mich doch nicht. Wo war ich stehen geblieben? Moment mal, da. Ach, danke. Ich möchte die Angelegenheit schnellstmöglich mit Ihnen besprechen und komme heute Mittag in den Zoo. Hochachtungsvoll, der Bürgermeister von Neustadt. Hab ich das richtig verstanden, Otto? Das Fest muss ausfallen und der Zoo wird geschlossen? Ja, Benjamin. Einfach unerhört. Ich glaub das nicht. Das ist eine Gemeinheit. Ein Skandal. Na, was sollen wir machen? Der Zoo gehört nun mal der Stadt Neustadt. Und hier hat der Bürgermeister das Sagen. Und was passiert, wenn der Zoo geschlossen wird? Tja, dann werden wir alle Tiere an andere Zoos verkaufen müssen. Auch die Pandas und die Kängurus? Ja, und Karl, wir verlieren unsere Arbeit. Und was wird aus Benjamin? Aus Benjamin? Ja, du wirst aus deinem Haus ausziehen müssen. Was? Aber wo soll ich dann hin? Du kannst bei mir wohnen und in meinem Bett schlafen, Benjamin. Das wird nicht gehen, Ottolein. Benjamin, du musst vielleicht nach Afrika zurück. Da habe ich zwar ein paar Verwandte, aber ich will in Neustadt bleiben. Bei dir, Otto. Ja. Und hier im Zoo. Du darfst nicht so weit weg, Benjamin. Ich hab dich doch so lieb, Benjamin. Du bist mein bester Freund. Und du bist mein bester Freund, Otto. Ich geh nicht weg. Dagegen müssen wir etwas tun.